werd ich nicht los. Ich hab dich am Bein, ein Leben lang. Tu mich aber auch, denk immer daran. Du tauchst immer auf, wenn ich nicht an dich denk. Wenn alles grau ist um dich nur durchhängt, scheine alles verloren und bin ich geschafft. Dass du mit vollem Akku schenkst mir wieder Kraft. Denn du bist meine Hochenergie, Lebensbatterie. Batterie.